Kapitel 24. Geld her, oder? Ihr neuer bester Freund. Ich arbeitete zum Lohn eines Knechts, nur um bestürzt festzustellen, dass das Leben mir bereitwillig jeden verlangten Lohn gezahlt hätte. Unbekannt. Vor vielen Jahren wurde Los Angeles von erbarmungslosen Regengüssen heimgesucht, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Es regnete gefühlt 40 Tage und 40 Nächte lang, unaufhörlich und wie aus Kübeln. Flüsse traten über die Ufer, Häuser rutschten ab. Zerstörte Frisuren sorgten in der am meisten auf Äußerlichkeiten fixierten Stadt der Welt für Tragödien. Bei so einem Regen will niemand unterwegs sein. Vor allem nicht in einem 23 Jahre alten Schrottcabrio ohne Kühlergrill, mit undichtem Dach, einem mit Klebeband fixierten Rückfenster und einem Vorderreifen, der alle 3 Tage platt ist. Ich war schon länger auf der Suche nach einem neuen Auto, fand aber nichts, das sowohl meinem Geschmack als auch meinen finanziellen Mitteln entsprach. Doch als ich nun auf dem Weg zum Supermarkt in einer Pfütze saß, eine Plastiktüte unter dem Hintern und ein altes T-Shirt in der Tür, um die eindringenden Wassermassen abzuhalten, da kam mir der Gedanke, die Suche vielleicht zu beschleunigen. Ich hatte zu jener Zeit nicht viel Geld, aber ein eigenes Unternehmen gegründet, das sich in der Wachstumsphase befand. Doch ich steckte in einem Dilemma. Zwar hätte ich gern größere und teurere Dinge gehabt, und zudem stand mir der Sinn nach mehr Macht und Selbstverwirklichung, doch ich hätte Schiss, dass ich, wenn ich die Preise anheben würde, meine Kunden verlieren würde. Und meine Selbstachtung. Oder dass ich als geldgieriges Schwein dastehen würde. Oder als Schwindlerin, die gar kein Recht hat, so viel Geld zu verlangen. Außerdem befürchtete ich, mein Unternehmen könnte mir über den Kopf wachsen, wenn es zu groß würde. Ich müsste dann massenweise Leute einstellen und meine Zeit mit Dingen verbringen, die ich hasste. Ich hätte so viel zu tun, dass ich nicht mehr zum Reisen käme. Ich würde hinter meinem Computer verkümmern und krepieren, während Vergnügen und Freiheit im Rückspiegel immer kleiner würden und verschwenden. Bla, bla, bla. Ich könnte noch 4 weitere Seiten damit füllen, warum ich mich in der Situation befand, in der ich mich befand. Doch es genügt wohl zu sagen, dass ich in einer Liga spielte, in der sich Leute mit solchen Autos eben aufhalten. Am schmerzlichsten war allerdings, dass ich, obwohl alle Zeichen auf Pleite, ratlos und ohne Chance auf Besserung standen, tief in mir drin genau wusste, dass ich viel mehr drauf hatte. Genau deshalb marschierte ich auch ins Audi-Autohaus, obwohl mein Konto so leer war, dass das Zirpen der Grillen dort ein Echo erzeugte. Ich machte eine Probefahrt mit dem nagelneuen Q5 und ließ den Verkäufer all sein Wissen über das Leder irgendwas hier und das Premium irgendwas dort herunterrasseln. Eine Stimme in meinem Kopf sagte: »Hast du irgendeine Ahnung, wer ich bin? Ich träume hier nur ein bisschen vor mich hin, bevor ich gleich zu Honda rübergehe.« Doch in meinem Herzen wusste ich es besser. Ganz tief in mir ging es um viel mehr als nur um ein Auto. Es ging darum, mich nicht mehr mit dem zufrieden zu geben, was ich ergab, sondern mir genau das zu erschaffen, was ich mir wünschte. Eine große Sache also. Mein Dilemma? Ein Teil von mir hatte Angst vor Wachstum. Ein anderer Teil von mir wollte alles geben und ganz groß sein. Da mir Autofahren noch wichtiger als Essen ist, quälte ich mich wochenlang mit der Frage herum, welchen Wagen ich kaufen sollte. Schließlich hatte ich die Auswahl auf 2 Optionen reduziert. Option 1 war der Honda CRV, ein perfekter kleiner SUV mit folgenden Merkmalen: mittlerer Kraftstoffverbrauch, Schiebedach, Platz für Freunde, Bequemlichkeit, okay, mittelmäßige HiFi-Anlage, guter Fahrkomfort, vernünftiger Preis. Option 2 war der Audi Q5. Ein Sahnestück auf 4 Rädern mit diesen Attributen: mittlerer Kraftstoffverbrauch, ein Schiebedach, das sich über die gesamte Dachfläche erstreckt, Platz für Freunde, große, dicke Freunde, Ledersitze, in die man sich glatt verlieben konnte, ein Soundsystem wie von Gott selbst erschaffen, Engelsgesang, wenn man die Türen öffnete, sexy, prunkvoll, teuer, protzig, furchteinflößend. Ich hätte wirklich fast den Honda gekauft. Doch selbst bei der 10. Probefahrt wurde ich trotz aller Versuche das Gefühl nicht los, mein Herz gehöre einem anderen. Der Honda wäre die vernünftige Entscheidung gewesen. Und ich habe wirklich versucht, mich selbst zu überzeugen. Doch ich wusste, außerhalb meiner Komfortzone erwarteten mich Abenteuer, wahre Liebe und ein ganz neuer Lebensstil. Genau dieser Ausbruch aus der Komfortzone soll hier das Thema sein. Der Kauf des Audis hätte mich mitten in der Nacht schreiend aus dem Schlaf schrecken müssen. Er kostete so viel, wie ich unter Umständen für eine dringend erforderliche Herzoperation ausgegeben hätte, aber sicher nicht für so etwas Oberflächliches wie ein Auto. Ich kaufte ihn trotzdem. Nach dem Erwerb schlief ich wie ein Baby. Denn als ich die Entscheidung einmal getroffen hatte, da hatte ich auch beschlossen, die Zügel in die Hand zu nehmen. Ich wollte jemand werden, der so viel Geld verdient, dass er sich ein solches Auto leisten kann. Und auch sonst alles tun kann, wovon er träumt. Mir kam sofort eine Eingebung, wie ich den Audi abbezahlen konnte. Ich bin mir sicher, hätte ich den Honda genommen, würde ich den Kredit heute noch abstottern. Dann würde ich weiterhin kleine Brötchen backen und wäre nach wie vor davon überzeugt, dass ich mir nicht mehr leisten kann. Dass ich zu den Personen gehöre, die sich für alles abrackern müssen. Dass es unmöglich ist, über mich hinauszuwachsen und etwas zu erreichen, das außer Reichweite erscheint. Wenn Sie die Messlatte höher legen und beschließen, wirklich um eine Sache zu kämpfen, dann verschaffen Sie sich selbst die Mittel, sie auch zu verwirklichen. Damit meine ich nicht, dass Sie losziehen und Ihr gesamtes Geld für irgendeinen Mist verprassen sollen. Es geht vielmehr darum, dass Sie die Vorstellung dessen, was Sie für sich möglich halten, auf alle Bereiche des Lebens erweitern. In diesem Kapitel wird der Schwerpunkt darauf liegen, wie viel Geld Ihnen Ihrer Meinung nach zusteht, um die Dinge und Erfahrungen, die Sie sich wünschen, tatsächlich zu bekommen. Ob das Geld momentan auf Ihrem Konto liegt oder nicht, ist irrelevant. Ich hatte den Zaster auch nicht, als ich das neue Auto kaufte. Wenn Sie es anstreben, in einer höheren Liga zu spielen, müssen Sie das entweder mit dem Geld bezahlen, das Sie bereits haben, oder es eben manifestieren. Mit höhere Liga meine ich Ihren langweiligen Job kündigen, in Ihr eigenes Unternehmen investieren, ein Haus kaufen, Ihre Kinder auf Privatschulen schicken, sich einen Coach nehmen, eine Putzkraft einstellen, eine neue Matratze kaufen. Das mit dem Manifestieren ist allerdings verdammt schwierig, wenn Sie darauf beharren, dieses Geld stehe Ihnen nicht zur Verfügung. Oder sich sogar darauf versteift haben, Sie seien jemand, der nie genug verdienen könnte, um es zurückzuzahlen, wenn er es sich leiht. Um Ihr Leben zu verändern, müssen Sie möglicherweise alles Geld, das Sie besitzen, ausgeben. Einen Kredit aufnehmen, etwas verkaufen, sich etwas von Freunden leihen, Ihre Kreditkarte belasten oder es auf andere Weise manifestieren. Das wird vielleicht gegen einige tiefsitzende Überzeugungen verstoßen, mit denen Sie aufgewachsen sind, etwa, dass es verantwortungslos ist, Schulden zu machen. Ausnahme der Studienkredit, der scheint irgendwie okay zu sein, warum auch immer. Es geht darum, den Sprung in eine Welt zu wagen, in der Sie unbedingt leben wollen. Stellen Sie sich den Herausforderungen und fangen Sie endlich damit an, Ihren verdammten Traum zu leben. Nachdem ich den großen Sprung ins Land der Luxuskarossen gewagt hatte, nahm ich mit meinem Unternehmen zum ersten Mal sechsstellige Beträge ein. Ich begann regelmäßig durch die ganze Welt zu reisen. Ich schloss den Vertrag für mein drittes Buch ab. Ich spendete für meine Verhältnisse viel Geld für Zwecke, die mir am Herzen lagen. Ich erzielte auch für meine Kunden ähnliche persönliche Bestleistungen. Es ist nämlich so, beim Geldverdienen geht es nicht nur ums Geldverdienen, so wie es beim Abnehmen nicht nur ums Abnehmen geht, oder bei der Suche nach dem Traumpartner nicht nur um den Traumpartner. Es geht darum, zu welcher Person man sich entwickelt und was man für sich selbst für möglich hält. Geld ist ein Zahlungsmittel. Und Zahlungsmittel sind Energie.